das muss ich sehen, das Haus in Brand, die meinen Hinten fahr. Auf Beutsch denselbigen jetzt einen Beistand da, o Murza, soll